Magen- und Verdauungsbeschwerden. Bei Magen- und Verdauungsbeschwerden sollte man sich folgende Fragen stellen. Was kann oder will ich nicht schlucken? Fresse ich etwas in mich hinein? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Worüber bin ich sauer? Wie gehe ich mit meiner Aggression um? Wie weit gehe ich Konflikten aus dem Wege? Gibt es in mir eine verdrängte Sehnsucht nach einem konfliktfreien Kindheitsparadies, in dem ich nur geliebt und versorgt werde, ohne mich selbst durchbeißen zu müssen?